Kleinen von dieser Reihe, da saßen wir zwei, bei Guten und Tee. Sprach kein Wort, kein einziges Wort, und wusstest sofort, dass ich dich versteh. Und das elektrische Klavier, das klimpert leise, eine Weise von Liebe, Kleid und Weh. Und in der kleinen Konditorei, da saßen wir zwei bei Kuchen und Tee. Bei Kuchen und Tee.